Neunter und letzter Teil von Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane, 24. bis 26. Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 24. Kapitel. Am dritten Tage traf ein im Abreisemoment aufgegebenes Telegramm ein. Ich komme heute Abend, K. Und wirklich, sie kam. Botho war am Anhalter Bahnhof und wurde der Frau Salinger vorgestellt, die von Dank für gute Reisebekanntschaft nichts hören wollte, vielmehr immer nur wiederholte, wie glücklich sie gewesen sei, vor allem aber, wie glücklich er sein müsse, solche reizende junge Frau zu haben. »Schauen's, Herr Baron, wenn i das Glück hätten, der Herr Gemual wär, i würd mich kein drei Tag von solch einer Frau trennen.« Woran sie dann klagen über die gesamte Männerwelt, aber im selben Augenblick auch eine dringende Einladung nach Wien knüpfte. »Wir haben se net Häusl, kei Stund von Wien und ein paar Reitpferde und eine Küch. In Preußen haben's die Schul und in Wien haben wir die Küch. Und ich weiß halt nicht, was ich vorziehe.« »Ich weiß es«, sagte Käthe, »und ich glaube Botho auch.« Damit trennte man sich und unser junges Paar stieg in einen offenen Wagen, nachdem Ordre gegeben war, das Gepäck nachzuschicken. Käthe warf sich zurück und stemmte den kleinen Fuß gegen den Rücksitz, auf dem ein Riesenbucke, die letzte Huldigung der von der reizenden Berliner Dame ganz entzückten Schlangenbader Hauswirtin lag. Käthe selbst nahm Bothos Arm und schmiegte sich an ihn, aber auf wenig Augenblicke nur, dann richtete sie sich wieder auf und sagte, während sie mit dem Sonnenschirm das immer aufs Neue herunterfallende Bouquet festhielt. »Es ist doch eigentlich reizend hier. All die Menschen und die vielen Spreekähne, die vor Enge nicht ein noch auswissen. Und so wenig Staub. Ich finde es doch einen rechten Segen, dass sie jetzt sprengen und alles unter Wasser setzen. Freilich, lange Kleider darf man dabei nicht tragen.« »Sieh nur den Brotwagen da mit dem vorgespannten Hund. Es ist doch zu komisch.« »Nur der Kanal. Ich weiß nicht, er ist immer noch so.« »Ja«, lachte Botho, »er ist immer noch so. 4 Wochen Juli-Hitze haben ihn nicht verbessern können.« Sie fuhren unter den jungen Bäumen hin. Käthe riss ein Lindenblatt ab, nahm's in die hohle Hand und schlug drauf, dass es knallte. »So machten wir's immer zu Haus. Und in Schlangenbad, wenn wir nichts Besseres zu tun hatten, haben wir's auch so gemacht und alle die Spielereien aus der Kinderzeit wieder aufgenommen. Kannst du dir's denken? Ich hänge ganz ernsthaft an solchen Torheiten und bin doch eigentlich eine alte Person und habe abgeschlossen.« »Aber Käthe.« »Ja, ja, Matrone, du wirst es sehen. Aber sieh doch nur, Botho, da ist ja noch der Staketenzaun und das alte Weißbierlokal mit dem komischen und etwas unanständigen Namen, über den wir in der Person immer so schrecklich gelacht haben. Ich dachte, das Lokal wäre längst eingegangen. Aber sowas lassen sich die Berliner nicht nehmen. Sowas hält sich. Alles muss nur einen sonderbaren Namen haben, über den sie sich amüsieren können.« Botho schwankte zwischen Glücklichsein und Anflug von Verstimmung. »Ich finde, du bist ganz unverändert, Käthe.« »Gewiß bin ich. Und warum sollte ich auch verändert sein? Ich bin ja nicht nach Schlangenbad geschickt worden, um mich zu verändern, wenigstens nicht in meinem Charakter und meiner Unterhaltung. Und ob ich mich sonst verändert habe? Nun, cher ami, nous verrons.« »Matrone?« Sie hielt ihm den Finger auf den Mund und schlug den Reiseschleier wieder zurück, der ihr halb über das Gesicht gefallen war. Gleich danach aber passierten sie den Potsdamer Bahnviadukt, über dessen Eisengebälk eben ein Kurierzug hinbrauste. Das gab ein Zittern und Donnern zugleich, und als sie die Brücke hinter sich hatten, sagte sie: »Mir ist es immer unangenehm, grad drunter zu sein. Aber die drüben haben es nicht besser. Vielleicht nicht. Aber es liegt in der Vorstellung. Vorstellungen sind überhaupt so mächtig. Meinst du nicht auch?« Und sie seufzte, wie wenn sich ihr plötzlich etwas Schreckliches und tief in ihr Leben Eingreifendes vor die Seele gestellt hätte. Dann aber fuhr sie fort: »In England, so sagte mir Mr. Armstrong, eine Badebekanntschaft, von der ich dir noch ausführlicher erzählen muss, übrigens mit einer Alvensleben verheiratet, in England, sagte er, würden die Toten 15 Fuß tief begraben. Nun, 15 Fuß tief ist nicht schlimmer als 5, aber ich fühle ordentlich, während er's mir erzählte, wie sich mir der Clay, das ist nämlich das richtige englische Wort, zentnerschwer auf die Brust legte. Denn in England haben sie schweren Lehmboden.« »Armstrong, sagtest du? Bei den badischen Dragonern war ein Armstrong.« »Ein Vetter von dem. Sie sind alle Vettern, ganz wie bei uns. Ich freue mich schon, dir ihn in all seinen kleinen Eigenheiten schildern zu können. Ein vollkommener Kavalier mit aufgesetztem Schnurrbart, worin er freilich etwas zu weit ging. Es sah sehr komisch aus, diese gewribbelte Spitze, dran er immer noch weiter wribbelte.« 10 Minuten später hielt ihr Wagen vor ihrer Wohnung und Botho, während er ihr den Arm reichte, führte sie hinauf. Eine Girlande zog sich um die große Korridortür und eine Tafel mit dem Inschriftsworte »Willkommen«, in dem leider ein L fehlte, hing etwas schief an der Girlande. Käthe sah hinauf und las und lachte. »Willkommen, aber bloß mit einem L, will sagen nur halb. Ei, ei. Und L ist noch dazu der Liebesbuchstabe. Nun, du sollst auch alles nur halb haben.« Und so trat sie durch die Tür in den Korridor ein, wo Köchin und Hausmädchen bereits standen und ihr die Hand küssten. »Guten Tag, Bertha. Guten Tag, Minette. Ja, Kinder, da bin ich wieder. Nun, wie findet ihr mich? Hab ich mich erholt?« Und ehe die Mädchen antworten konnten, worauf auch gar nicht gerechnet war, fuhr sie fort: »Aber ihr habt euch erholt, namentlich du, Minette. Du bist ja ordentlich stark geworden.« Minette sah verlegen vor sich hin, weshalb Käthe gutmütig hinzusetzte: »Ich meine nur so um Kinn und Hals.« In dem kam auch der Bursche. »Nun, Ort, ich war schon in Sorge um Sie, Gott sei Dank ohne Not. Ganz unverfallen, bloß ein bisschen blässlich. Aber das macht die Hitze. Und immer noch dieselben Sommersprossen.« »Ja, gnädige Frau, die sitzen.« »Nun, das ist recht, immer echt in der Farbe.« Unter solchem Gespräche war sie bis in ihr Schlafzimmer gegangen, wohin Botho und Minette ihr folgten, während die beiden anderen sich in ihre Küchenregion zurückzogen. »Nun, Minette, hilf mir. Erst den Mantel, und nun nimm den Hut, aber sei vorsichtig. Wir wissen uns sonst vor Staub nicht zu retten. Und nun sage Ort, dass er den Tisch deckt vorn auf dem Balkon. Ich habe den ganzen Tag keinen Bissen genossen, weil ich wollte, dass es mir recht gut bei euch schmecken solle. Und nun geh, liebe Seele, geh, Minette.« Minette beeilte sich und ging, während Käthe vor dem hohen Stehspiegel stehen blieb und sich das in Unordnung geratene Haar arrangierte. Zugleich sah sie im Spiegel auf Botho, der neben ihr stand und die schöne junge Frau musterte. Nun, Botho, sagte sie schelmisch und kokett und ohne sich nach ihm umzusehen. Und ihre liebenswürdige Koketterie war klug genug berechnet, und er umarmte sie, wobei sie sich seinen Liebkosungen überließ. Und nun umspannte er ihre Taille und hob sie hoch in die Höhe. »Käthe, Puppe, liebe Puppe!« »Puppe, liebe Puppe, das sollte ich eigentlich übel nehmen, Botho, denn mit Puppen spielt man. Aber ich nehme es nicht übel, im Gegenteil. Puppen werden am meisten geliebt und am besten behandelt, und darauf kommt es mir an.« Ende des 24. Kapitels. 25. Kapitel. Es war ein herrlicher Morgen, der Himmel halb bewölkt, und in dem leisen Westwinde, der ging, saß das junge Paar auf dem Balkon und sah, während Minette den Kaffeetisch abräumte, nach dem Zoologischen und seinen Elefantenhäusern hinüber, deren bunte Kuppeln im Morgendämmer lagen. »Ich weiß eigentlich noch nichts«, sagte Botho, »du bist ja gleich eingeschlafen und der Schlaf ist mir heilig. Aber nun will ich auch alles wissen. Erzähle.« »Ja, erzählen, was soll ich erzählen? Ich habe da ja so viele Briefe geschrieben, und Anna Gräfenitz und Frau Salinger musst du ja so gut kennen wie ich, oder eigentlich noch besser, denn ich habe mitunter mehr geschrieben, als ich wusste.« »Wohl, aber ebenso oft hieß es, davon mündlich. Und dieser Augenblick ist nun da, sonst denke ich, du willst mir etwas verschweigen. Von deinen Ausflügen weiß ich eigentlich gar nichts, und du warst doch in Wiesbaden. Es heißt zwar, dass es in Wiesbaden nur Obersten und alte Generäle gäbe, aber es sind doch auch Engländer da. Und bei den Engländern fällt mir wieder dein Schotte ein, von dem du mir erzählen wolltest. Wie hieß er doch?« »Armstrong, Mr. Armstrong. Ja, das war ein entzückender Mann. Und ich begriff seine Frau nicht, eine Alvensleben. Wie ich dir, glaube ich, schon sagte, die beständig in Verlegenheit kam, wenn er sprach. Und er war doch ein vollkommener Gentleman, der sehr auf sich hielt und auch dann noch, wenn er sich gehen ließ und eine gewisse Nonchalance zeigte. Und Gentlemen bewähren sich in solchen Momenten immer am besten. Meinst du nicht auch? Er trug einen blauen Schlips und einen gelben Sommeranzug und sah aus, als ob er darin eingenäht wäre, weshalb Anna Gräfenitz immer sagte, da kommt das Penal. Und immer ging er mit einem großen, aufgespannten Sonnenschirm, was er sich in Indien angewöhnt hatte, denn er war Offizier in einem schottischen Regiment, das lange in Madras oder Bombay gestanden, oder vielleicht war es auch Delhi. Das ist aber am Ende gleich. Was der alles erlebt hatte, seine Konversation war reizend, wenn man auch mitunter nicht wusste, wie man's nehmen sollte. Also zudringlich, insolent, ich bitte dich, Botho, wie du nur sprichst, ein Mann wie der, Cavalier comme il faut. Nun, ich will dir ein Beispiel von seiner Art zu sprechen geben. Uns gegenüber saß die alte Generalin von Wedell, und Anna Gräfenitz fragte sie, ich glaube, es war gerade der Jahrestag von König Grätz, ob es wahr sei, dass 33 Wedells im Siebenjährigen Kriege gefallen seien, was die alte Generalin bejahte, hinzusetzend, es wären eigentlich noch einige mehr gewesen. Alle, die zunächst saßen, waren über die große Anzahl erstaunt, nur Mr. Armstrong nicht, und als ich ihn wegen seiner Gleichgültigkeit scherzhaft zur Rede stellte, sagte er, dass er sich über so kleine Zahlen nicht aufregen könne. Kleine Zahlen, unterbrach ich ihn, aber er setzte lachend und um mich zu widerlegen hinzu, von den Armstrongs seien 133 in den verschiedenen Kriegsfäden seines Clans umgekommen, und als die alte Generalin dies anfangs nicht glauben wollte, schließlich aber, als Mr. Armstrong dabei beharrte, neugierig frug, ob denn alle 133 auch wirklich gefallen seien, sagte er: »Nein, meine Gnädigste, nicht gerade gefallen. Die meisten sind wegen Pferdediebstahl von den Engländern, unseren damaligen Feinden, gehängt worden.« Und als sich alles über dies Unstandesgemäße, ja, man kann wohl sagen, etwas genierliche Gehängtwerden entsetzte, schwor er, wir täten Unrecht, Anstoß daran zu nehmen. Die Zeiten und Anschauungen änderten sich, und was seine doch zunächst beteiligte Familie betreffe, so sähe dieselbe mit Stolz auf diese Heldenvorfahren zurück. Die schottische Kriegsführung habe 300 Jahre lang aus Viehraub und Pferdediebstahl bestanden, ländlich, sittlich, und er könne nicht finden, dass ein großer Unterschied sei zwischen Länderraub und Viehraub. »Verkappter Welfe«, sagte Botho, »aber es hat manches für sich.« »Gewiß, und ich stand immer auf seiner Seite, wenn er sich in solchen Sätzen erging. Ach, er war zum Totlachen. Er sagte, man müsse nichts feierlich nehmen, es verlohne sich nicht, und nur das Angeln sei eine ernste Beschäftigung. Er angle mitunter 14 Tage lang im Loch Ness oder im Loch Lochy, denke dir, solche komischen Namen gibt es in Schottland, und schliefe dann im Boot, und mit Sonnenaufgang stünde er wieder da. Und wenn da die 14 Tage um wären, dann mausre er sich, dann ginge die ganze schülberige Haut ab, und dann habe er eine Haut wie ein Baby. Und er täte das alles aus Eitelkeit, denn ein glatter Egalotin sei doch eigentlich das Beste, was man haben könne. Und dabei sah er mich so an, dass ich nicht gleich eine Antwort finden konnte. Ach, ihr Männer, aber das ist doch wahr. Ich hatte von Anfang an ein rechtes Attachement für ihn und nahm nicht Anstoß an seiner Redeweise, die sich mitunter in langen Ausführungen, aber doch viel, viel lieber noch in einem beständigen Hin und Her erging. Einer seiner Lieblingssätze war: »Ich kann es nicht leiden, wenn ein einziges Gericht eine Stunde lang auf dem Tische steht, nur nicht immer dasselbe. Mir ist es angenehmer, wenn die Gänge rasch wechseln.« Und so sprang er immer vom Hundertsten ins Tausendste. »Nun, da müsst ihr euch freilich gefunden haben«, lachte Botho. »Haben wir auch. Und wir wollen uns Briefe schreiben, ganz in dem Stil, wie wir miteinander gesprochen. Das haben wir beim Abschied gleich ausgemacht. Unsere Herren, auch deine Freunde, sind immer so gründlich, und du bist der Gründlichste, was mich mitunter recht bedrückt und ungeduldig macht. Und du musst mir versprechen, auch so zu sein wie Mr. Armstrong und ein bisschen mehr einfach und harmlos plaudern zu wollen und ein bisschen rascher und nicht immer dasselbe Thema.« Botho versprach Besserung. Und als Käthe, die die Superlative liebte, nach Vorführung eines phänomenalreichen Amerikaners, eines absolut kakerlakigen Schweden mit Kaninchenaugen und einer faszinierend schönen Spanierin mit einem Nachmittagsausfluge nach Limburg, Oranienstein und Nassau geschlossen und ihrem Gatten abwechselnd die Krypt, die Kadettenanstalt und die Wasserheilanstalt beschrieben hatte, zeigte sie plötzlich auf die Schlosskuppel nach Charlottenburg und sagte: »Weißt du, Botho, da müssen wir heute noch hin oder nach Westend oder nach Halensee. Die Berliner Luft ist doch etwas stickig und hat nichts von dem Atem Gottes, der draußen weht und den die Dichter mit Recht so preisen. Und wenn man aus der Natur kommt, so wie ich, so hat man das, was ich die Reinheit und Unschuld nennen möchte, wieder liebgewonnen. Ach, Botho, welcher Schatz ist doch ein unschuldiges Herz. Ich habe mir fest vorgenommen, mir ein reines Herz zu bewahren. Und du musst mir darin helfen. Ja, das musst du, versprich es mir. Nein, nicht so. Du musst mir dreimal einen Kuss auf die Stirn geben, bräutlich. Ich will keine Zärtlichkeit. Ich will einen Weihekuss. Und wenn wir uns mit einem Lunch begnügen, natürlich ein warmes Gericht, so können wir um drei draußen sein. Und wirklich, sie fuhren hinaus, und wiewohl die Charlottenburger Luft noch mehr hinter dem Atem Gottes zurückblieb als die Berliner, so war Käthe doch fest entschlossen, im Schlosspark zu bleiben und Halensee fallen zu lassen. Westend sei so langweilig und Halensee sei noch wieder eine halbe Reise, fast wie nach Schlangenbad. Im Schlosspark aber könne man das Mausoleum sehen, wo die blaue Beleuchtung einen immer so sonderbar berühre. Ja, sie möchte sagen, wie wenn einem ein Stück Himmel in die Seele falle. Das stimme dann andächtig und zu frommer Betrachtung. Und wenn auch das Mausoleum nicht wäre, so wäre doch die Karpfenbrücke da, mit der Klingel daran. Und wenn dann ein recht großer Mooskarpfen käme, so wäre es ihr immer, als käme ein Krokodil. Und vielleicht wäre auch eine Frau mit Kringeln und Oblaten da, von der man etwas kaufen und dadurch im Kleinen ein gutes Werk tun könne. Sie sage mit Absicht ein gutes Werk und vermeide das Wort christlich, denn Frau Salinger habe auch immer gegeben. Und alles verlief programmmäßig, und als die Karpfen gefüttert waren, gingen beide weiter in den Park hinein, bis sie dicht an das Belvedere kamen mit seinen Rokokofiguren und seinen historischen Erinnerungen. Von diesen Erinnerungen wusste Käthe nichts, und Botho nahm deshalb Veranlassung, ihr von den Geistern abgeschiedener Kaiser und Kurfürsten zu erzählen, die der General von Bischofswerder an eben dieser Stelle habe erscheinen lassen, um den König Friedrich Wilhelm II. Aus seinen lethargischen Zuständen oder, was dasselbe gewesen, aus den Händen seiner Geliebten zu befreien und ihn auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. »Und hat es geholfen?« fragte Käthe. »Nein.« »Schade. Dergleichen berührt mich immer tief schmerzlich. Und wenn ich mir dann denke, dass der unglückliche Fürst, denn unglücklich muß er gewesen sein, der Schwiegervater der Königin Luise war, so blutet mir das Herz. Wie muß sie gelitten haben! Ich kann mir immer in unserm Preußen solche Dinge gar nicht recht denken. Und Bischofswerder, sagtest du, hieß der General, der die Geister erscheinen ließ. Ja, bei Hofe hieß er der Laubfrosch. Weil er das Wetter machte? Nein, weil er einen grünen Rock trug. Ende des 25. Kapitels. 26. Kapitel. Bei Sonnenuntergang waren beide wieder daheim, und Käthe, nachdem sie Hut und Mantel an Minette abgegeben und den Tee beordert hatte, folgte Botho in sein Zimmer, weil es sie nach dem Bewusstsein und der Genugtuung verlangte, den ersten Tag nach der Reise ganz und gar an seiner Seite zugebracht zu haben. Botho war es zufrieden, und weil sie fröstelte, schob er ihr ein Kissen unter die Füße, während er sie zugleich mit einem Plaid zudeckte. Bald danach aber wurde er abgerufen, um Dienstliches, das der Erledigung bedurfte, rasch abzumachen. Minuten vergingen, und da Kissen und Plaid nicht recht helfen und die gewünschte Wärme nicht geben wollten, so zog Käthe die Klingel und sagte dem eintretenden Diener, dass er ein paar Stücke Holz bringen solle, sie friere so. Zugleich erhob sie sich, um den Kaminschirm beiseite zu schieben, und sah, als dies geschehen war, das Häuflein Asche, das noch auf der Eisenplatte lag. Im selben Momente trat Botho wieder ein und erschrak bei dem Anblick, der sich ihm bot. Aber er beruhigte sich sogleich wieder, als Käthe mit dem Zeigefinger auf die Asche wies und in ihrem scherzhaftesten Tone sagte: »Was bedeutet das, Botho? Sieh, da habe ich dich mal wieder ertappt. Nun bekenne, Liebesbriefe? Ja oder nein?« »Du wirst doch glauben, was du willst.« »Ja oder nein?« »Gut denn, ja.« »Das war recht. Nun kann ich mich beruhigen. Liebesbriefe, zu komisch. Aber wir wollen sie doch lieber zweimal verbrennen. Erst zu Asche und dann zu Rauch. Vielleicht glückt es.« Und sie legte die Holzstücke, die der Diener mittlerweile gebracht hatte, geschickt zusammen und versuchte, sie mit ein paar Zündhölzchen anzuzünden. Und es gelang auch. Im Nu brannte das Feuer hell auf, und während sie den Fauteuil an die Flamme schob und die Füße bequem und, um sie zu wärmen, bis an die Eisenstäbe vorstreckte, sagte sie: »Und nun will ich dir auch die Geschichte von der Russin auserzählen, die natürlich gar keine Russin war, aber eine sehr kluge Person. Sie hatte Mandelaugen, alle diese Personen haben Mandelaugen, und gab vor, dass sie zur Kur in Schlangenbad sei. Nun, das kennt man. Einen Arzt hatte sie nicht, wenigstens keinen ordentlich. Aber jeden Tag war sie drüben in Frankfurt oder in Wiesbaden oder auch in Darmstadt und immer in Begleitung. Und einige sagen sogar, es sei nicht mal derselbe gewesen. Und nun hättest du sehen sollen, welche Toilette und welche Suffisance. Kaum, dass sie grüßte, wenn sie mit ihrer Ehrendame zur Table d'hôte kam. Denn eine Ehrendame hatte sie, das ist immer das Erste bei solchen Damen. Wir nannten sie die Pompadour, ich meine die Russin, und sie wusste es auch, dass wir sie so nannten. Und die alte Generalin Wedell, die ganz auf unserer Seite stand und sich über die zweifelhafte Person ärgerte, denn eine Person war es, darüber war kein Zweifel, die alte Wedell, sag ich, sagte ganz laut über den Tisch hin: »Ja, meine Damen, die Mode wechselt in allem, auch in den Taschen und Täschchen und sogar in den Beuteln und Beutelchen. Als ich noch jung war, gab es noch Pompadours, aber heute gibt es keine Pompadours mehr, nicht wahr? Es gibt keine Pompadours mehr.« Und dabei lachten wir und sahen alle die Pompadour an. Aber die schreckliche Person gewann trotzdem einen Sieg über uns und sagte mit scharfer und lauter Stimme, denn die alte Wedell hörte schlecht: »Ja, Frau Generalin, es ist so, wie Sie sagen. Nur sonderbar, als die Pompadours abgelöst wurden, kamen die Ridicules an die Reihe, die man später dann Ridicule nannte. Und solche Ridicules gibt es noch.« Und dabei sah sie die gute alte Wedell an, die, weil sie nicht antworten konnte, vom Tische aufstand und den Saal verließ. »Und nun frage ich dich, was sagst du dazu? Und was sagst du zu solcher Impertinenz?« »Aber Botho, du sprichst ja nicht, du hörst ja gar nicht.« »Doch, doch, Käthe.« Drei Wochen später war eine Trauung in der Jakobikirche, deren kreuzgangartiger Vorhof auch heute von einer dichten und neugierigen Menschenmenge, meist Arbeiterfrauen, einige mit ihren Kindern auf dem Arm, besetzt war. Aber auch Schul- und Straßenjugend hatte sich eingefunden. Allerlei Kutschen fuhren vor, und gleich aus einer der ersten stieg ein Paar, das, solange es im Gesichtskreise der Anwesenden verblieb, mit Lachen und Getuschel begleitet wurde. »Die Taille«, sagte eine der zunächst stehenden Frauen. »Taille? Na, den Hüfte. Schon mehr Walfischrippe. Das stimmt. Und kein Zweifel, dass sich dies Gespräch noch fortgesetzt hätte, wenn nicht in eben diesem Augenblicke die Brautkutsche vorgefahren wäre. Der vom Bock herabspringende Diener eilte, den Kutschenschlag zu öffnen, aber der Bräutigam selbst, ein hagerer Herr mit hohem Hut und spitzen Vatermördern, war ihm bereits zuvorgekommen und reichte seiner Braut die Hand, einem sehr hübschen Mädchen, das übrigens, wie gewöhnlich bei Bräuten, weniger um seines hübschen Aussehens als um seines weißen Atlaskleides willen bewundert wurde. Dann stiegen beide die mit einem etwas abgetretenen Teppich belegte, nur wenig Stufen zählende Steintreppe hinauf, um zunächst in den Kreuzgang und gleich danach in das Kirchenportal einzutreten. Alle Blicke folgten ihnen. »Und kein Kranz nicht«, sagte dieselbe Frau, vor deren kritischem Auge kurz vorher die Taille der Frau Dörr so schlecht bestanden hatte. »Kranz, Kranz, wissen Sie denn nicht? Haben Sie denn nichts munkeln hören?« »Ach so, freilich hab ich. Aber, liebe Kornatzki, wenn's nachs Munkeln ginge, so gäb es gar keine Kränze mehr, und Schmidt in der Friedrichstraße könnte man gleich zumachen.« »Ja, ja«, lachte jetzt die Kornatzki, »das könnt er. Und am Ende für so einen Alten. 50 Jute hat er doch wohl auf dem Buckel und sah eigentlich aus, als ob er seine Silberne gleich mitfeiern wollte.« »Wohl, so sah er aus. Und haben Sie dann seine Vatermörder gesehen? So was lebt nicht. Damit kann er sie gleich tot machen, wenn's wieder munkelt.« »Ja, das kann er.« Und so ging es noch eine Weile weiter, während aus der Kirche schon das Präludium der Orgel hörbar wurde. Den andern Morgen saßen Rienäcker und Käthe beim Frühstück, diesmal in Bothos Arbeitszimmer, dessen beide Fenster, um Luft und Licht einzulassen, weit offen standen. Rings um den Hof her nistende Schwalben flogen zwitschernd vorüber, und Botho, der ihnen allmorgendlich einige Krumen hinzustreuen pflegte, griff eben wieder zu gleichem Zwecke nach dem Frühstückskorb, als ihm das ausgelassene Lachen seiner seit 5 Minuten schon in ihre Lieblingszeitung vertieften jungen Frau Veranlassung gab, den Korb wieder hinzustellen. »Nun, Käthe, was ist? Du scheinst ja was ganz besonders Nettes gefunden zu haben.« »Hab ich auch. Es ist doch zu komisch, was es für Namen gibt. Und immer gerade bei Heirats- und Verlobungsanzeigen. Höre doch nur. Ich bin ganz Ohr.« »Ihre heute vollzogene eheliche Verbindung zeigen ergebens dann Gideon Franke, Fabrikmeister, Magdalene Franke, geborene Nimptsch. Nimptsch, kannst du dir was Komischeres denken? Und dann Gideon.« Botho nahm das Blatt, aber freilich nur, weil er seine Verlegenheit dahinter verbergen wollte. Dann gab er es ihr zurück und sagte mit so viel Leichtigkeit im Ton, als er aufbringen konnte: »Was hast du nur gegen Gideon, Käthe? Gideon ist besser als Botho.« Ende des Romans.